Abschnitt 35. Aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Anhang. Das wissenschaftliche Ergebnis der Expedition. Teil 6. Welche Kräfte hindern das Inlandseis am Steigen? Wenn wir nun diese beständigen Niederschläge mit dem früher erwähnten Verhältnis vergleichen, dass sich nämlich die Schneemenge nicht durch Schmelzen an der Oberfläche verringern kann, dann muss es sich also entweder so verhalten, dass das grönländische Inlandseis beständig im Innern zunimmt, oder auch sind hier andere Faktoren vorhanden, die zehrend auf die Eismassen einwirken und die Vermehrung aufheben. Dass wir mit unserer jetzigen Kenntnis kein Recht haben, das Erstere anzunehmen, davon können wir uns gar bald überzeugen, denn wenn das Inlandseis im Innern stiege, müsste es sich ja auch im Grunde am Rande vermehren können. Aus den Beobachtungen und Messungen, die bisher gemacht worden sind, geht dies aber nicht hervor. Dieselben erstrecken sich allerdings nicht durch einen Zeitraum, der weitgreifende Schlussfolgerungen gestattet, aber sie sind doch während mehrerer Jahre vorgenommen. Was kann denn nun dazu beitragen, dass sich die Schneemenge nicht vermehrt? Die Verdampfung der Oberfläche kann, wie wir schon gesehen haben, nur klein sein und ist nicht imstande, die Schneemenge in einem bemerkbaren Grade zu verringern. Der Wind, der den Schnee aus dem Innern nach den Küsten zu als feines Schneetreiben wehen könnte, kann ebenfalls keinen großen Einfluss nach dieser Richtung hin haben. Freilich weht er in der Nähe des Eisrandes ziemlich ununterbrochen, im Innern scheint aber nur wenig Wind zu herrschen, und wenn er wirklich einmal weht, so geschieht es keineswegs immer in derselben Richtung. Auf der Oberfläche ist folglich nichts, was imstande ist, das Steigen des Schnees zu verhindern. Ein solches Steigen können wir ebenfalls getrost in den vielen Schneeschichten mit dazwischenliegenden dünnen Eiskrusten annehmen. Wir müssen unsere Gründe folglich in der Tiefe suchen. Dringen wir tiefer ein, so stoßen wir auf einen Faktor, der in dieser Hinsicht von Bedeutung sein muss, nämlich auf den Druck. Man darf nämlich nicht vergessen, dass der Schnee und das Eis, das durch den Druck des Ersteren hervorgebracht ist, eine teils plastische oder zähe halbflüssige Masse ist, die keine große Dichtigkeit erreichen kann, da der Druck bewirkt, dass sie nach den Seiten hin entweicht und auf diese Weise Wandergletscher bildet, die je nach der Größe der Massen groß oder klein sind, wie wir das überall an unseren Hochgebirgen beobachten können. Auf diese Weise also wird der Druck das grönländische Inlandseis, indem er im Innern steigt, zu einer ständigen Bewegung nach den Felswänden der Unterlage zu zwingen, durch die Täler hindurch, welche es am leichtesten passieren kann, und nach den Küsten zu, wo es dann in Gestalt der bekannten mächtigen Wandergletscher in die Fjorde hinabgleitet und seine Eisberge abwirft, die von dem Meere fortgeführt werden. Auf diese Weise entsprechen gewissermaßen diese Wandergletscher oder Eisströme den Bächen anderer Länder, indem sie einen teilweisen Ablauf für die Niederschläge in dem inneren Land bilden. Der Unterschied besteht nur darin, dass der Ablauf hier in fester statt in flüssiger Form geschieht. Mancher wird sich schwerlich eine Vorstellung davon machen können, dass Eis und Schnee derartig beweglich sind. Stellt man sich aber Grönland stattdessen mit einer entsprechenden Schicht Pech, nassen Lehmes oder Gelees bedeckt vor, so wird man wahrscheinlich sofort die Notwendigkeit erkennen, dass diese Schicht früher oder später ins Meer hineingeschoben werden muss. Hieraus kann man ersehen, dass das Inlandseis mit einer gewissen Menge von Niederschlägen, selbst wenn keine anderen Faktoren vorhanden wären, doch eine bestimmte Höhe nicht überschreiten kann, indem die durch den Druck verursachte Bewegung den Zuwachs in den Schranken halten wird. Hat nun das grönländische Inlandseis diese Höhe erreicht? Dies ist nicht wahrscheinlich, denn bevor es soweit kam, muss ein anderer Faktor sich gemeldet und das weitere Steigen verhindert haben. Dies ist das Schmelzen, das an der Unterfläche wesentlich durch die innere Wärme der Erde hervorgerufen wird. Es ist eine Tatsache, die sich nicht länger bestreiten lässt, dass das Innere der Erde seine eigene Wärme hat und dass die Temperatur steigt, je tiefer man in die Erde eindringt. Aber ebenso sicher wie dies der Fall ist, ebenso sicher muss auch dasselbe Verhältnis in einem Schneegletscher herrschen. Denn in nichts unterscheidet sich dieser von den gewöhnlichen geologischen Schichten, außer darin, dass er beweglicher ist und dass er bei einer niedrigeren Temperatur schmilzt als diese. Schnee und Eis sind schlechte Wärmeleiter. Und wir müssten aus dem Grunde, wenn sie still lägen, erwarten, dort ein stärkeres Steigen der Temperatur zu finden als in anderen geologischen Schichten. Nun kommt indessen möglicherweise noch das hinzu, dass die Schicht des Inlandseises so kürzlich gebildet ist und sich in einer so beständigen Bewegung nach dem Rande zu befindet, dass die innere Erdwärme keine Zeit gehabt hat, sie völlig zu durchdringen. Es ist daher, solange diese Sache nicht untersucht wird, ganz unmöglich zu berechnen, in welchem Grade die Temperatur nach dem Innern des Inlandseises zusteigt. Wenn wir indessen voraussetzen, dass das Steigen ungefähr in dem gewöhnlichen Verhältnis stattfindet und dass die Durchschnittstemperatur der Oberfläche in dem Innern des Landes zwischen minus 20 und 30 Grad beträgt, so müssten wir also erwarten, in einer Tiefe von 700 Meter bis 1000 Meter eine Temperatur von 0 Grad zu finden, indem man bei Bohrungen ein durchschnittliches Steigen der Temperatur von 1 Grad auf je 33 Meter finden zu können gemeint hat. Fußnote: Um die konstante Jahrestemperatur zu finden, braucht man gar nicht tief in die Schneeschicht einzudringen. Ende der Fußnote. Teils ist indessen diese letztere Annahme zu unbestimmt. Teils sind, wie wir oben gesehen haben, die Verhältnisse in der Gletschermasse selber zu wenig bekannt, als dass man dieser oder irgendeiner anderen Schlussfolgerung den geringsten Wert beilegen könnte. Nur so viel lässt sich scheinbar mit Bestimmtheit sagen, dass die Temperatur in einer gewissen Tiefe unter der Oberfläche des Schnees 0 Grad betragen muss. Zu erinnern ist auch noch, dass der Schmelzpunkt des Eises durch Druck auf eine niedrigere Temperatur herabgebracht werden kann. Es bedarf sicher eines starken Druckes, um den Schmelzpunkt um einen ganzen Grad zu verändern, aber trotzdem kann dies eine Rolle spielen. In der Tiefe, wo die Temperatur auf 0 Grad oder vielmehr auf den Schmelzpunkt des Eises gestiegen ist, sind also alle Bedingungen für das Schmelzen des Eises vorhanden. Nur einzig und allein infolge der inneren Wärme der Erde muss naturgemäß ein Schmelzen auf der Unterfläche des Eises vor sich gehen. Je dicker die Eisschicht ist, desto dicker muss folglich auch die Schicht sein, in welcher die Temperatur auf dem Schmelzpunkt steht, und desto stärker muss das Schmelzen werden. Daraus ersieht man, dass eine Vermehrung der Massen auf der Oberfläche infolge der Niederschläge das Schmelzen in der Tiefe regulieren muss. Außer der inneren Wärme kommt noch eine andere Wärmequelle hinzu. Durch die ganze Bewegung der Eismassen muss sich unter dem ungeheuren Druck eine heftige Reibung sowohl nach unten zu als auch zwischen den niedrigeren Schichten der Massen entwickeln. Diese Reibung erzeugt aber Wärme, und diese Wärme, sie mag nur groß oder klein sein, muss notwendigerweise das ihre zum Schmelzen beitragen. Wir können also behaupten, dass eine Schnee- und Eismasse nur bis zu einer gewissen Höhe steigen kann, indem das Schmelzen auf der Unterfläche den Niederschlägen die Stange halten wird. Diese Höhe wird sich nach der Menge des Letzteren sowie nach der Temperatur der Oberfläche richten. Fußnote: Also auch aus diesem Grunde kann ein Inlandseis in der Nähe des Randes nicht so dick sein wie weiter nach innern hinein, da die Temperatur der Oberfläche hier geringer ist. Das Verhältnis wird jedoch durch die stärkeren Niederschläge am Rande ein wenig ausgeglichen. Ende der Fußnote. Dass ein solches Schmelzen in der Tiefe des Inlandseises wirklich vor sich geht, davon habe ich schon im letzten Kapitel des Buches einen Beweis gegeben, den ich selbst beobachtet habe. Übrigens ist es ein in Grönland ganz bekanntes Verhältnis, dass sowohl im Winter wie im Sommer dem Rande des Inlandseises Bäche entströmen. Dass das Schmelzen, das im Sommer auf der Oberfläche in der Nähe der Ränder vor sich geht, zu unbedeutend ist, um das Vorhandensein dieser Bäche zu erklären, das hat unsere Expedition hoffentlich zur Genüge nachgewiesen. Da bleibt denn nichts anderes übrig als die Annahme, dass sich diese Bäche auf der Unterfläche des Inlandseises bilden. Die Wassermasse, die auf diese Weise das Meer erreicht, ist sicher bedeutend größer als diejenige, welche ihm in Form von Eisbergen zugeführt wird. Das Schmelzen in der Tiefe muss also in Grönland eine größere Rolle spielen als die Bewegung der Eismassen, welche den Niederschlägen die Stange halten. Sobald sich die letztere hebt, werden die Massen des Inlandseises im gleichen Verhältnis steigen. Sobald sie nachlässt, wird das umgekehrte Verhältnis eintreten. Wie sich die Sache augenblicklich verhält, darüber können wir uns keine Ansicht bilden. Nach den vorliegenden Beobachtungen kann, wie man gesehen hat, weder in der einen noch in der anderen Richtung irgendeine Veränderung vor sich gehen. Allerdings ist die Sage von dem Wachsen des Inlandseises sehr verbreitet unter den Eskimos. Dies genügt jedoch nicht, um daraus wissenschaftliche Schlussfolgerungen zu ziehen. Ende von Abschnitt 35. Gelesen von Jessi, Dessa Roßlau, im Februar 2025.